Kundgabe 7874. Empfangen am 16.04.1961. Die rechte Nachfolge Jesu. Der ist mein rechter Nachfolger, der sich bemüht, mir gleich zu leben auf Erden, der im Leid standhält und es ergeben trägt und der die Liebe in sich zur Entfaltung bringt. Denn dieser wird ausreifen an seiner Seele. Ich kann immer nur zur Nachfolge Jesu ermahnen, denn der Mensch Jesus ist diesen Weg gegangen auf Erden. Sein Leben ist wahrlich schwer gewesen, doch er trug es ergeben. Er nahm den Kampf auf gegen die Finsternis. Das heißt, er suchte überall die Ordnung wiederherzustellen und den Menschen ein Licht zu bringen, weshalb sie sich in der Finsternis des Geistes befanden und was sie tun sollten, um aus dieser Finsternis herauszukommen. Er ging bewusst den Weg des Leidens und der Liebe. Und darum gestaltete er sich selbst so, dass ich in ihm Aufenthalt nehmen konnte. Und diesen Weg solltet ihr alle gehen und durch Liebe und Leid euch so zu gestalten suchen, dass ich selbst euch gegenwärtig sein kann, der ich die ewige Liebe bin. Ihr müsset mir nachfolgen. Ihr müsset das Leben nachzuleben suchen, das ich geführt habe im Menschen Jesus. Und es gehört dazu als erstes der Wille, mit mir euch wieder zu vereinigen. Nur die Liebe bringt diese Vereinigung zu Wege. Und das Leid entschlackt eure Seele, die noch viele unreife Partikelchen birgt. Es vergeistigt auch den Körper, dass er sich auch dem Begehren des Geistes in euch anschließt, dass er zugleich mit der Seele ausreifet und der Zusammenschluss mit mir nun stattfinden kann. Diese Läuterung muss vorangegangen sein und zum Zwecke der Läuterung seid ihr auf der Erde. Und so wie ihr euch, mich zum Vorbild nehmet, wird auch euer Erdenwandel nicht vergeblich sein. Er wird euch das Ziel eintragen, völlige Vergeistigung und Zusammenschluss mit mir. Es musste euch ein Mensch zum Vorbild dienen, ansonsten ihr stets den Einwand erbracht hättet, mir nicht nachfolgen zu können, weil dies über eure Fähigkeit, über eure Kraft gehe. Aber der Weg, den ich gegangen bin als Selbstmensch auf der Erde, war so ausgerichtet, dass ein jeder Mensch mir darauf folgen konnte. Es wird nichts Unmögliches von euch verlangt. Es wird nichts verlangt, was der sündige Mensch nicht vollbringen kann. Denn allen euren Schwächen und Fehlern habe ich Rechnung getragen. In eines jeden Menschen Veranlagung und Verhältnisse habe ich mich hineingelebt. Denn was es auch sei, lebet ihr in der Liebe, dann sammelt ihr euch auch Kraft, die euch auch das Schwerste vollbringen lässet. Ihr wachst über euch selbst hinaus, denn ihr bezieht die Kraft aus mir, wie ich durch die Liebe, die in mir war, auch über die Kraft verfügt habe, die mich den Kampf mit der Finsternis, den Kampf gegen alle Versuchungen, durch meinen Gegner, über alle Begierden des Fleisches, siegreich bestehen ließ. Die Liebe ist Kraft, und darum musste ich als erstes die Liebe predigen und selbst in der Liebe leben, um euch ein rechtes Beispiel zu geben von dem Lebenswandel, der euch aus der Tiefe herausführt zur Höhe, der euch die Freiheit vom Gegner bringt. Denn die Liebe ist die einzige Waffe, der er erliegt. Ihr müsset mir nachfolgen, wollet ihr frei werden aus seiner Gewalt. Und auch das Leid ist nicht zu umgehen, denn es soll eure Seele hell und klar werden, die bei der Verkörperung als Mensch noch voller Schlacken ist, weil sie sich noch im Bereich dessen aufhält, der sein Wesen verkehrte, der also im wahrsten Sinne des Wortes schlecht genannt werden konnte und dessen Wesen ihr euch angeglichen habt, als ihr von mir abstrebtet zur Tiefe, als ihr ihm gefolgt seid im freien Willen. Die Seelenpartikelchen sind zwar durch den Gang, durch die Schöpfungen um vieles gereinigter, als sie sich zur Seele des Menschen wieder zusammenschlossen. Aber es sind noch viele Schlacken abzustoßen, was immer nur Liebe und Leid zu Wege bringen. Die Vergebung eurer Sündenschuld ist euch zwar sicher, so wie ihr mich in Jesus Christus anerkennet und um ihre Vergebung bittet. Und das bedeutet, dass ihr dann beim Abscheiden von dieser Welt auch die Pforte zum Lichtreich geöffnet finden werdet. Aber das Licht, das euch nun entgegenstrahlt, ist sehr unterschiedlich in seinem Grad. Und überaus selig werdet ihr sein, wenn eure Seele voll und ganz durchstrahlt werden kann, wenn das Licht keine Schlacken mehr vorfindet, die noch aufgelöst werden müssen. Und weil ihr es auf Erden schon erreichen könnet, dass eure Seele hell und lichtdurchlässig ist bei ihrem Abscheiden von der Erde, darum sollet ihr auch alles Leid auf Erden ergeben und geduldig tragen. Ihr sollt immer bedenken, dass es nur förderlich für eure Seelenreife ist. Ihr sollt euch nicht aller Leiden zu entledigen suchen, ihr sollt immer beten, Vater, dein Wille geschehe. Denn ich weiß es, warum ich euch den Weg des Leidens gehen lasse und warum ich die Worte gesprochen habe, folget mir nach. Wenn ihr immer euch vorzustellen suchet, dass ich euch den Weg vorangegangen bin, der um vieles schwerer und leidvoller gewesen ist als der eure, dann solltet ihr aus Liebe zu mir alles auf euch nehmen, was ich über euch sende oder zulasse. Denn es ist das kleine Kreuzlein, das euch zu tragen auferlegt wurde für euer Erdenleben und das immer nur heilsam ist für eure Seele. Amen.